SWR 1, der Abend. Mit Stefanie Jakob. Guten Abend. Hatten Sie heute schon Sex? Sie finden, diese Frage ist zu persönlich. Okay, ich frage anders. Haben Sie heute in Facebook schon etwas gepostet? Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass eine Mitteilung an den virtuellen Freundeskreis dieselbe Hirnregion wie Sex anspricht und die wiederum sorgt für Befriedigung. Facebook, er plant schon die nächste Party. CSU-Chef Horst Seehofer möchte nach München nun auch zu einer Facebook-Party in Passau einladen. Für ihn keine Zukunft. Mehr. Die Nutzung des Netzes, des Internets für politische Kommunikation ist irreversibel. Ich garantiere Ihnen, es wird in einigen Jahren so sein, dass keiner mehr darüber spricht. Das wird dann so langweilig wie eine Bierzeitveranstaltung. Da mache ich doch mal eine Facebook-Party und lade meine knapp 10.000 Freunde ein. Horst Seehofer, danach auch gerne Horst 2.0 genannt, lud in die Nobel-Disco P1 in München und sorgte damit für eine Menge Schlagzeilen und Presserummel. Auch wenn die Veranstaltung dann doch eher ein Flop war, seitdem hat Seehofer mehr als 4.000 neue Fans, die haben in den letzten Tagen gefällt mir geklickt. Als ich gehört habe, dass Seehofer die Fete plant und dann auch noch wie sie war, dachte ich mir zuerst, damit tut er sich keinen Gefallen. Aber Oliver Neuroth in Berlin im Hauptstadtstudio, mit diesem Gedanken lag ich falsch, oder? Ja, erstmal sieht's aus wie ein Flop, auch wenn man die Besucherzahlen sieht. Aber das Ganze hat ihm schon was gebracht. Und zwar Aufmerksamkeit. Für Politiker unglaublich wichtig, denn Seehofer war ja der erste bekanntere Politiker, der zu so einer Facebook-Party eingeladen hat. Und auf den ersten, da stürzen sich ja immer die Medien. An dem Abend in München hat man es gesehen, die Party war voller Reporter, die am nächsten Tag ja auch berichtet haben über das Ereignis. Dazu kommt, dass Seehofer anscheinend erkannt hat, wie wichtig das Internet ist. Bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken sind schließlich potenzielle Wähler unterwegs. Da muss der Politiker dann auch rein, um im Gespräch zu bleiben. Allerdings muss man auch sagen, bei Horst Seehofer wirkt es ein bisschen unecht, finde ich, wenn er jetzt auf Web 2.0-Versteher macht, denn seine Partei, die CSU, ist in der Vergangenheit eher aufgefallen mit nicht ganz so internetfreundlichen und nicht ganz so innovativen Aktionen. Von daher muss man da auch aufpassen. Das ist auch das, was ich mich frage. Also gerade wenn man neue Wähler bekommen möchte, wenn man junge Leute ansprechen möchte, lächeln die da nicht drüber, wenn sie denken, okay, jetzt kommen irgendwann die Alten, das sind ja dann für sie alte Politiker und versuchen da mit uns mitzuhalten? Ein bisschen schon. Das ist ja so, dass auch die Seiten von eher älteren Politikern sehr brav aufgemacht sind, also sehr klassisch, ein typisches Passfoto, ein Werbeplakatfoto von ihm und dann wirklich sehr brave Sätze drunter geschrieben. Ich denke mal, bei den wirklich jungen Usern kommt das nicht so richtig gut an. Die machen sich eher darüber lustig. Aber gut, die Politiker merken, sie müssen irgendwie da rein ins Internet und bei Facebook aktiv sein, um überhaupt in Kontakt zu bleiben mit jungen Leuten. Und naja, da ist in der Weg nun mal recht. Herr Neuroth, wer von den Politikern ist denn besonders aktiv in Facebook? Also am besten läuft es bei Facebook, wenn man jetzt allein die Klickzahlen und die Freundeszahlen sieht, für Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg. Er hat mehr als 280.000 Freunde. Das sind fast doppelt so viele wie die Bundeskanzlerin. Sie kommt auf rund 150.000 nur. Danach kommen dann in der Liste Grünen-Chef Özdemir und NRW-Ministerpräsidentin Kraft. Das sind so die, die am meisten Freunde bei Facebook haben. Aber die echten Digital Natives unter den Politikern, die sich wirklich im Netz zu Hause fühlen, die sind weniger auf Facebook unterwegs. Da ist Twitter inzwischen die beliebtere Plattform, zum Beispiel für die Netzpolitiker der großen Parteien und auch für die Piraten. Denn bei Twitter können Nutzer schneller und einfacher reagieren, antworten auf Meldungen. Man kommt als Politiker also auch besser ins Gespräch mit ihnen. Bleiben wir kurz beim Beispiel Guttenberg. Da war es ja zum Beispiel so, dass ja es wurde ganz, ganz kontrovers auf seiner Seite diskutiert. Also als die Plagiatsvorwürfe kamen und dann gab es ganz viele Fans, die ihn geschützt haben. Also es wurde tatsächlich sofort eine öffentliche Diskussion. Genau, sowas kann schnell zum Selbstläufer werden, weil ja jeder Nutzer einfach auch eine Gruppe gründen kann bei Facebook. Die kann er dann auch benennen, wie er möchte. Wer bei Facebook jetzt zum Beispiel mal nach Guttenberg sucht, kommt sofort auf die Seite für die Heiligsprechung von Karl Theodor zu Guttenberg, also eine Satiregruppe, oder auch Guttenberg soll neuer Bundeskanzler werden. Das müssen Politiker auf Facebook ertragen. Das müssen sie sich gefallen lassen, dass sie nicht immer ernst genommen werden und ihr Name dann auch für, ja, nicht unbedingt Fan, sondern Anti-Fan-Gruppen genutzt wird. Vielen Dank, Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio. Angela Merkel hat also gut 150.000 Freunde bzw. gefällt mir Klicker. Ich habe immerhin 168 Freunde und ich kenne die alle. Über 900 Millionen Menschen weltweit sind bei Facebook. Täglich werden im Schnitt mehr als 100 Millionen Fotos hochgeladen. Nach Weihnachten können es aber auch schon mal knapp 1 Milliarde sein. Pro Minute werden über 300.000 Nachrichten versandt und eine Freundschaft nach der anderen wird geknüpft. Facebook gefällt mir oder gefällt mir nicht? Meine Kollegin Sibylle Luzzano hat das Leute in Kaiserslautern gefragt. Facebook, seid ihr dabei? Ja. Machst du viel oder bist du eher ganz selten drin? Ich bin ganz selten drin. Es ist mir nicht wert, dafür Zeit aufzuwenden. Warum hast du dich dann überhaupt angemeldet? Ja, wegen irgendwelchen Freunden, die mir dann irgendwas schicken wollten oder irgendwas zeigen wollten. Und das war eigentlich der Grund. Wie ist denn das bei dir? Also ich bin auch angemeldet, bin aber eher selten aktiv. Nachrichten beantworten, Fotos gucken, was die Freunde so hochgeladen haben und ansonsten eigentlich nichts. Irgendwelche Bedenken wegen der Sicherheit der Daten bei Facebook oder spielt es gar keine Rolle? Ja, doch. Deswegen habe ich eigentlich fast gar nichts angegeben und ein Profilbild hochgeladen und das war's auch. Also ich habe Freunde im Facebook, die haben 300 Fotos hochgeladen. Das geht mir dann doch schon zu weit. Sind Sie bei Facebook dabei? Ich bin aus Überzeugung nicht bei Facebook, weil ich mich gerne mit Menschen Auge in Auge unterhalte. Eine Facebook-Plattform ist für mich zwar auch eine Art Freundschaftspflege, aber sehr oberflächlich. Facebook, bist du drin oder nicht? Ja, zum Kommunizieren eigentlich nur, chatten und so. Es gibt ja Leute, die stellen ganz viele Bilder auch rein, kommentieren. Machst du das auch? Ist mir zu privat. Wie ist es bei dir? Facebook, ja oder nein? Nein, habe ich nicht. Mich interessiert das nicht, was andere Leute machen, was ihnen gefällt und so. Mit denen ich kommunizieren will, mit denen halte ich auch Kontakt. Von daher ist mir egal. Sind Sie bei Facebook dabei? Ja. Eigentlich schon jeden Tag. Man guckt halt so, was die Freunde so machen, wo sie sind und so. Das interessiert einen ja schon. Also man guckt da ja schon nach. Aber ich selber tue da nicht viel reinstellen. Warum? Weil ich weiß halt, dass die Leute gucken und ich finde, das geht eigentlich niemand was an. Sind Sie bei Facebook? Nein, bin ich nicht. Aus Überzeugung? Aus Überzeugung. Ich bin den ganzen Tag am Rechner, da muss ich nicht mein Privatleben da auch noch im Netz breit schlagen. Inwiefern spielt da auch eine Rolle, dass Sie sich Gedanken um Ihre Daten machen oder ist das eher irrelevant? Sicher kann man da nie sein, dass man nicht in diesen Sumpf von Datenklau kommt. Und wie ist das so, wenn die Frau dann online geht? Ja, ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Gefallen tut es mir nicht, aber ich kann es ihr auch nicht verbieten. Was mir halt wichtig ist, dass keine Kinderbilder und solche Sachen halt da veröffentlicht werden. Das will ich einfach nicht und dabei soll es auch bleiben. Facebook, über das soziale Netzwerk sprechen wir heute und Sascha aus Göttingen schreibt uns dazu: Ich finde, wer Facebook ablehnt, ist nicht auf der Höhe unserer Zeit. Es bleibt doch jedem selbst überlassen, wie viel er von sich preisgibt. Verstehe es nicht, wenn sich die Leute aufregen, dass Facebook alle Daten speichert. Das sind genau die Leute, die bereitwillig ihre Daten durch eine Payback-Karte weitergeben. Am 25. Dezember 2010 schrieb die 42-jährige Simone Beck aus Brighton in Südengland auf ihrer Facebook-Seite: Ich habe jetzt alle Pillen genommen und werde bald tot sein. Macht's gut. Danach diskutieren einige der 1048 Freunde auf ihrer Facebook-Seite, ob das wohl ein Scherz sei. Andere machen hämische Kommentare. Aber keiner kam auf die Idee, nach ihr zu sehen oder jemanden zu verständigen. Erst am nächsten Tag dann informierte jemand Becks Mutter und als die Polizei die Tür aufbrach, war es zu spät. Simone Beck starb kurz darauf in einem Krankenhaus. 18 Stunden, nachdem sie ihren Hilferuf abgesetzt hatte. Sind das Facebook-Freunde? Ich spreche mit Bernadette Kneidinger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Wien und hat eine soziologische Studie über die Beziehungen in sozialen Netzwerken gemacht. Guten Abend, Frau Kneidinger. Guten Abend. Frau Kneidinger, wenn man das hört, was ich gerade gesagt habe, diese Geschichte, diese wahre Geschichte, was sagt so etwas über die Freunde in Anführungszeichen in Facebook aus? Ja, ich glaube, so eine Geschichte zeigt sehr deutlich, dass dieser Freundschaftsbegriff, wie wir ihn bisher gekannt haben, in Facebook deutlich verändert worden ist. Freunde sind jetzt in Facebook nicht mehr wirklich diese engen Beziehungen, die man ausschließlich als Freunde früher bezeichnet hat, sondern es sind oft auch Bekanntschaften, Bekanntschaften mit Menschen zum Teil, die man eigentlich im realen Leben kaum kennt. Und das ist der große Unterschied zwischen diesen Facebook-Freunden, die man in einer Liste eben auflistet, und den realen Freunden, die man vielleicht dann wirklich im Lokal ums Eck noch trifft. Aber das hängt ja auch damit zusammen, dass wir einfach diesen Begriff Freunde übernommen haben. Also im Amerikanischen bedeutet ein Friend auch jemand, den man einfach nur so kennt. Ja, aber das ist, glaube ich, eben das große Problem, kann man auch sagen, dass eben im deutschsprachigen Raum dieser Freundschaftsbegriff viel enger gefasst ist. Mhm. Aber trotzdem sprechen wir, wenn wir jetzt eben über Facebook-Freunde sprechen, mit diesem gleichen Begriff, den wir eben sehr eng definiert haben. Stimmt, ja. Jetzt gibt es die Befürchtung, dass eben die Online-Freundschaften soziale Beziehungen im realen Leben ersetzen könnten. Sie haben die Wechselwirkungen von Online-Freundschaften und realen Freundschaften untersucht. Wie beeinflussen denn diese Facebook-Geschichten die realen Freundschaften? Ja, genau. Ich habe diese Frage eben gestellt, wie verändern sich jetzt solche Beziehungen durch die Nutzung von Facebook und durch diese Kommunikation innerhalb von diesem Netzwerk? Und dabei haben sich zwei Dinge gezeigt. Einerseits ein relativ beruhigendes Ergebnis, würde ich sagen, nämlich, dass die engen Freundschaften, diese engen Beziehungen durch die Facebook-Nutzung kaum verändert oder beeinflusst werden. Wenn man mit jemandem eine enge Freundschaft pflegt, dann bleibt es auch mit Facebook so. Man nutzt einfach Facebook als einen weiteren Kommunikationskanal, um mit dieser Person eben Informationen auszutauschen, Treffen zu organisieren und in diesem Bereich eben weiter miteinander in Kontakt zu stehen. Das zweite Ergebnis war aber dann auch, dass es sehr wohl auch eine Veränderung gibt, und zwar im Bereich dieser eher lockeren Beziehungen, dieser lockeren Bekanntschaften, die man ja in einem deutlich höheren Ausmaß hat als diese engen Freundschaften. Und da hat sich gezeigt in meiner Untersuchung, dass eben solche lockeren Bekanntschaften durch Facebook durchaus intensiviert werden können. Das heißt, man erfährt über das Netzwerk einfach viel mehr über diese einzelnen Personen, über die man vielleicht vorher kaum etwas gewusst hat, entdeckt gewisse Gemeinsamkeiten und dadurch intensivieren sich die Beziehungen. Vielen Dank, Bernadette Kneidinger. Sie hat eine Studie über die Beziehungen in sozialen Netzwerken gemacht. Kommt man eigentlich noch an Facebook vorbei? Also ich kenne Leute, die nicht drin sind, die sich hartnäckig weigern. Ich finde das auch gut. Man fragt sich nur, wie lange noch? Denn für viele gehört Facebook einfach dazu. Wir bei SWR1 sind auch dabei. Zum Beispiel können Sie ja mal bei uns vorbeischauen. Facebook ist für junge Leute hauptsächlich. Der Gründer Mark Zuckerberg, der ist gestern übrigens 28 Jahre alt geworden und schon Milliardär. Aber mittlerweile gehen auch immer mehr über 40-Jährige rein. Wir wollten jetzt erstmal von einem jungen Kollegen vom SWR Jugendradio das Ding wissen. Facebook? Warum eigentlich? Ich finde es tatsächlich schwer, heute noch ohne Facebook auszukommen. Wenn bei mir im Freundeskreis zum Beispiel eine Party organisiert wird, dann läuft die Planung dafür meistens über Facebook ab. Und wer nicht in Facebook ist, bekommt unter Umständen gar nicht mit, dass die Party überhaupt stattfindet. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich mit Freunden einen Ausflug mache und jemand dabei Fotos macht, lädt die Person die Fotos oft hinterher auf Facebook hoch. Wenn ich die Fotos dann sehen will, brauche ich eigentlich einen Account. Ich kann die Person natürlich auch bitten, mir die Bilder per E-Mail zu schicken, aber dann heißt es oft, das ist mir zu umständlich, geh doch einfach auf Facebook. Selbst bei der Arbeit werde ich mit Facebook konfrontiert, weil der Sender Das Ding, für den ich arbeite, natürlich auch auf Facebook vertreten ist. Ich behaupte sogar, dass ich durch das Netzwerk besser über die Nachrichten informiert bin, denn zum Beispiel, wenn ein großes Unglück passiert, erfahre ich tatsächlich oft durch Facebook als erstes davon, weil meine Freunde dann den Link zu der Nachrichtenmeldung auf Facebook verbreiten. Es gibt natürlich auch andere soziale Netzwerke wie StudiVZ oder Google+, die im Prinzip dieselben Funktionen haben, aber Facebook hat einfach mit Abstand die meisten Mitglieder und natürlich gehe ich zu dem Netzwerk am liebsten, bei dem die meisten meiner Freunde sind. Im Moment ist das eben Facebook, ich glaube aber, dass es in ein paar Jahren auch schon ein anderes Netzwerk sein kann. Wir haben eine Mail bekommen von Michael Gottung aus Untereisesheim. Und zwar regt er sich auf über die Mail, die ich vorhin vorgelesen habe. Die war von Sascha aus Göttingen. Der hat nämlich geschrieben, dass er es gar nicht verstehen kann, wie man Facebook nicht mag oder ablehnt. Und er schrieb auch, verstehe es nicht, wenn sich die Leute aufregen, dass Facebook alle Daten speichert. Das sind genau die Leute, die bereitwillig ihre Daten durch eine Payback-Karte weitergeben. Und daraufhin schreibt jetzt eben Michael aus Göttingen, Facebook ist wie Google eine fürchterliche Datenkrake und sammelt unglaublich viele Informationen, um sie für Werbezwecke und eventuell schlimmere Dinge zu missbrauchen. Also ich lehne Facebook ab. Ich gebe auch meine Daten nicht an Payback oder ähnlichen Mist weiter. Ebenso wenig mache ich bei irgendwelchen Gewinnspielen mit. Vielen Dank für Ihre Mail, Michael aus Untereisesheim. Jetzt haben wir noch diesen Hörer hier. Ja, Alexander Thomas aus Bonn-Bad Godesberg. Mein Kommentar zu Facebook. Facebook ist nur eins, komplett überflüssig. Ich habe mich noch nie damit befasst und lebe sehr, sehr gut. Danke. Sie vertrauen mir, diese Idioten. Diesen Satz soll Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Anfang seiner Karriere gesagt haben. Am Freitag wird Facebook an die Börse gehen. Und der Preis für eine Aktie, der schnellt schon im Vorfeld gewaltig in die Höhe. Die Nachfrage ist offenbar riesig. Immer mehr Investoren haben sich auf die Käuferliste setzen lassen. Zweimal bereits hat Facebook deshalb den Ausgabepreis schon anheben können. Eine Aktie soll mindestens $34 kosten. Möglich sind aber auch bis zu $38. Ein Milliardendeal. Johannes Schmid-Johansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion über die Frage, ob Facebook wirklich so viel wert ist. Bei einem Börsengang muss vor allem der Zeitpunkt stimmen. Ein Unternehmen sollte genau dann richtig gut dastehen. Und Facebook ist im Augenblick auf einem absoluten Höhepunkt, zumindest was den guten Ruf angeht. Der Gründer Mark Zuckerberg ist populär und auf der ganzen Welt bekannt. Lässig im Kapuzenpulli wirbt der 28-Jährige für den Börsengang. Zugegeben, das wirkt verdammt sympathisch. Und ein anderer Höhepunkt, über 900 Millionen Menschen weltweit nutzen mittlerweile das soziale Netzwerk. Bei den unter 20-Jährigen spricht jeder über Facebook. Es gibt Länder, da sind fast alle, die einen Internetanschluss haben, auch bei Facebook Mitglied. In Deutschland sind es 23 Millionen. Allein in den letzten 6 Monaten sind fast 2 Millionen neue Mitglieder dazugekommen. Ein mächtiges Portal also, vor allem für die Werbekunden. Denn mit einem Klick erreicht die Werbung genau die gewünschte Zielgruppe. Und damit verdient Facebook sein Geld. Kritiker bemängeln allerdings, Facebook verdient zu wenig Geld damit. Außerdem hat das Geschäftsmodell einen Konstruktionsfehler. Die meisten Nutzer greifen nämlich mittlerweile über mobile Apps auf das eigene Profil zu. Die Werbung ist dort aber ausgeblendet. Also daran verdient dann Facebook nichts. Das hat das Unternehmen in der vergangenen Woche sogar selbst zugegeben. Egal, die Investoren reißen sich trotzdem um die Aktien. Eine Facebook-Aktie bleibt aber eine Wette auf die Zukunft. Zum Vergleich, Google ging 2004 an die Börse mit einem Jahresumsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar. Facebook hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden Dollar. Also ungefähr vergleichbar. Die neuen Google-Aktien haben damals insgesamt nur 1,7 Milliarden Dollar gekostet. Facebook will beim Börsengang das Siebenfache einnehmen, rund 12 Milliarden. Damit sich dieses Investment lohnt, muss Facebook in der Zukunft gut, also richtig gut verdienen, und zwar über Jahre hinweg. Und das ist die große Unbekannte bei einem Internetunternehmen. Wie lange wird Facebook denn erfolgreich sein? Konkurrent Google Plus holt gerade auf, die haben schon rund 100 Millionen Mitglieder. Facebook könnte also genauso schnell verschwinden, wie es gekommen ist. Das können wir uns im Augenblick nur schwer vorstellen, aber unmöglich ist das nicht. Erinnern wir uns an StudiVZ. Das war mal das soziale Netzwerk in Deutschland. Heute liegt es weit abgeschlagen hinter Facebook. Das muss man sich mal vorstellen. Über 900 Millionen Menschen weltweit sind in Facebook. Die Facebook-Falle, wie das soziale Netzwerk unser Leben verkauft. So heißt das Buch von Sascha Adamek. Er ist Journalist, arbeitet unter anderem für die ARD-Politmagazine Monitor und Kontraste. Guten Abend, Herr Adamek. Schönen guten Abend. Facebook stellt nichts her, der Zugang ist kostenlos, trotzdem hat das Unternehmen einen geschätzten Wert von 30 Milliarden Dollar und durch den Börsengang werden wohl noch mal mehr als 10 Milliarden dazukommen. Sie sagen in Ihrem Buch, die Facebook-Nutzer bezahlen alle und zwar mit ihren Daten. Können Sie uns das genauer erklären? Was bedeutet das? Ja, das ist im Grunde sehr einfach. Facebook muss man sich vorstellen wie eine digitale Anzeigenplattform. Das heißt, wir geben dort alles preis über unsere Bedürfnisse, unsere Interessen, unsere Konsuminteressen insbesondere, natürlich auch Aufenthaltsprofile und so weiter, Alter, Hobbys, Freundschaften. Und daraus kann Facebook ein persönliches Profil unserer Person erstellen und auf dieser Datenbasis gezielt Werbung anbieten der werbetreibenden Wirtschaft. So gezielt wie Facebook das kann, kann das sonst niemand. Jetzt frage ich mich trotzdem, Was ist so schlimm daran, wenn ich jetzt in Facebook bin und rechts sehe ich dann eben, keine Ahnung, was ich so bekomme, Werbung für Schuhe oder Kleider oder sonst was? Gut, wenn mich das nicht stört, ist daran gar nichts schlimm. Und wenn ich damit umgehen kann, dass quasi alle meine Regungen im Netz aufgezeichnet werden und auch nie wieder gelöscht werden, wenn mir das alles vollkommen egal ist, ist daran gar nichts schlimm. Man sieht, dass natürlich alles davon lebt, wie wir monetarisiert werden, das heißt, wie wir zu Geld gemacht werden und wie das, was wir dort preisgeben, letztendlich in Dollar und Euro sich auszahlt für die werbetreibende Wirtschaft und damit für Facebook. Ich hatte auch gelesen, dass es eine Software gibt, die dann eben über die Daten drüber läuft und die mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen kann, ob ein Nutzer homosexuell ist. Ja, solche Versuche gibt es, sind auch gerade gemacht worden von Wissenschaftlern auf der Basis von tatsächlich vorhandenen Facebook-Daten einer Universität. Die haben das festgestellt und zwar im Zusammenhang mit dem eigentlich skandalösen Vorgang an Facebook, dass diese Plattform nämlich auch Nichtnutzer ins Visier nimmt, indem nämlich Leute einfach bedenkenlos ihre Adressbücher hochladen. Facebook nutzt dann diese Daten, um aggressiv Werbung zu betreiben. Das sind dann diese kleinen E-Mails, die man bekommt, wenn man Nichtnutzer ist. Der und der interessiert sich für dich, würde gerne, dass du Kontakt aufnimmst und dass du Mitglied bei Facebook wirst. Und das ist im Grunde genommen ein illegaler Datenraub, würde ich sagen. Und mittlerweile hat es ja auch ein Gericht in Deutschland so gesehen und Facebook verurteilt. Also das ist unglaublich. Das heißt, Facebook weiß nicht nur sehr, sehr viel über seine Mitglieder, sondern eben auch über Leute, die überhaupt nicht in Facebook sind. Ja, das war ja das Interessante bei dieser Untersuchung, dass man gesagt hat, allein, dass ich mir die Kontakte meiner Nutzer angucke und deren Persönlichkeitsprofile kenne, beispielsweise Alter, vielleicht auch meine sexuelle Vorliebe, daraus schließt sich eine algorithmische Wahrscheinlichkeit, wie viel Homosexuelle oder Heterosexuelle er denn noch in seinem Umkreis haben kann in dieser Altersgruppe, weil wenn man sich gesamt vorstellt, über 900 Millionen Menschen weltweit werden ausgewertet, daraus entstehen natürlich Erfahrungsschätze von unermesslicher Größe. Man weiß etwas fast über die Menschheit, könnte man sagen, was bisher gar nicht möglich war. Das wieder ins Kleine zurückgerechnet auf ein persönliches Profil lässt daraus schließen, der Mensch hat mit höchster Wahrscheinlichkeit Kontakt mit so und so viel Homosexuellen, so und so viel Heterosexuellen, möglicherweise auch mit gar keinem Homosexuellen oder gar keinem Heterosexuellen. Jedenfalls ist das aufgrund der Algorithmen, die Facebook hat, möglich. Und eine Mail haben wir bekommen von Ruth Driessen aus Kobern-Gohndorf. Ich bin Tierheimleiterin des Tierheim Main in der Eifel und nutze Facebook auch, um das Tierheim zu repräsentieren, Veranstaltungen anzuzeigen, Neuigkeiten bekannt zu geben. Lange habe ich mich gegen diese Plattform gewehrt, doch ich muss mittlerweile zugeben, dass es ohne kaum noch geht. Viele, viele Menschen sind mit einem einzigen Eintrag zu erreichen. Die Nachrichten werden geteilt und somit ist das Tierheim Main in der Facebook-Welt. Und Facebook ist nicht überflüssig. Ich nutze es beruflich und ein wenig privat und bin froh, dass ich mit meinen 56 Jahren dabei bin. Manfred Grunert aus Schwäbisch Gmünd schreibt, wie krank muss unsere heutige Gesellschaft sein, dass für eine Institution, die nichts herstellt, also keine Werte erzeugt, sondern im Endeffekt nur eine gigantische Werbe- und Spionageplattform ist, Milliarden an der Börse erzielt werden. Und dann schreibt noch August Kaiser aus Karlsruhe. Ich bin überzeugter Facebook-Verweigerer. Das hat mehrere Gründe. Erstens, ich bin kein Web-Exhibitionist. Zweitens, die Daten liegen auf Servern im US-amerikanischen Rechtsraum. Da könnte ich ja gleich meine Hauswand mit allen Infos über mich tapezieren. Und drittens, ich will nicht Zuträger dieser zunehmenden Oberflächlichkeit sein. Vielen, vielen Dank für Ihre Meinung und Ihre Mails. SWR1, der Abend. Wir sprechen über Facebook. Bei Facebook, da kann ich nicht nur mit meinen Freunden oder den Freunden in Anführungszeichen in Verbindung treten. Ich kann ihnen auch schnell und unkompliziert mitteilen, was ich gut finde. Ein Klick auf den Gefällt mir-Button und schon wissen alle, welche Musik, welche Klamotten, welche Filme, welche Kneipe etc. ich gut finde. Klingt erstmal total harmlos. Ist es aber nicht, sagt Sascha Adamek. Herr Adamek, selbst das thailändische Restaurant, bei dem wir uns heute Mittag Essen bestellt haben, hat auf seiner Speisekarte den Hinweis Like us on Facebook. Warum sind so viele Unternehmen so scharf darauf, dass wir sie auf Facebook gut finden? Das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil normalerweise ist ja gerade im gastronomischen Bereich, würde ich mehr Wert legen auf Mund-zu-Mund-Propaganda im wahrsten Sinne des Wortes. Aber tatsächlich ist es so, dass ein Wettbewerb nicht nur unter pubertierenden Jugendlichen entbrannt ist, wer die möglichst viele Freunde hat, sondern eben auch sogenannte Like-Klicks, Das liegt einfach daran, dass man denkt, auf der Seite möglichst Hunderte oder Tausende zu haben, bedeutet, dass man auch viele Freunde hat, viele Fans hat und entsprechend auch einen großen Marktwert hat. Wer weiß, dass sowas mittlerweile auch gehandelt wird auf einem Grau- oder Schwarzmarkt, der wird da schon vorsichtiger. Wie gehandelt? Man kann tatsächlich im Netz auch Likes kaufen. Okay. Da gibt es mehrere Beispiele, die auch öffentlich geworden sind. Es gibt auch die Manipulationsmöglichkeiten. Das heißt, ganz so sauber ist es nicht. Es ist allerhöchstens ein Hinweis darauf, wie beliebt jemand ist oder wie netzaffin die Kunden sind. Das heißt ja noch lange nicht, dass denen die Pizza auch geschmeckt haben muss. Vielleicht fanden sie es einfach nur hip, da zu sitzen. Können Sie uns noch mal ein Beispiel geben, wie das war, wenn Likes gekauft wurden, wenn diese Gefällt mirs gekauft wurden? Ja, es gibt Firmen, die sitzen teilweise in Osteuropa, die bieten an. Also da kann man tatsächlich sagen, ich brauche für meine Seite 10.000 Likes. Und dann haben die eine Preisliste und dann wandern die auf wundersame Weise dorthin. Facebook sagt zwar immer, das gehe nicht, das sei unmöglich, aber es gab mehrere Beispiele dieser Art. In Deutschland selbst gab es ein berühmtes politisches Beispiel, und zwar die wundersame Vermehrung von Like-Buttons auf der Seite des damaligen Bundesverteidigungsministers Guttenberg, der damals über ein Plagiat seiner Doktorarbeit gestürzt ist. Da kam stündlich irgendwie immer die gleiche Zahl an Likes dazu und Netzkritikern fiel das auf und die mutmaßten dann auch, dass es automatisch generiert worden sei, weil immer dieselbe Zahl Tag und Nacht zustande kam und man dann schon mutmaßte, ist ja kaum denkbar, dass die Anhänger der Jungen Union Tag und Nacht wach sind und permanent liken. Na, wer weiß. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt irgendwas gut finde und eben mache, gefällt mir und das sehen meine Freunde, dann wird vielleicht eher was angeguckt auch. Also man wirbt quasi, ein Freund wirbt den anderen an. Das ist richtig. Das ist sozusagen das eigentliche Erfolgsgeheimnis für Facebook, das sogenannte Empfehlungsmarketing. Ich glaube immer eher meinen Freunden, wenn die mir was empfehlen, als irgendwelchen Menschen, die mir zuspammen mit anonymen Werbebotschaften. Das ist vollkommen richtig. Die Frage ist nur, wo fängt's an und wo endet das? Wenn ich am Schluss, am Ende des Tages zugeliked bin, der Daumen überall hochgereckt ist und das tausendfach, geht, glaube ich, dann doch der Erfolg im Erfolg unter. Das ist doch das, was ich immer gerne Unternehmern sage, die fragen, ob sie das brauchen. Man muss ja immer überlegen, wo ist die Sättigung erreicht und wo achte ich vielleicht gar nicht mehr drauf, wie viele Likes es gibt, weil sozusagen mittlerweile das auf fast jeder Webseite weltweit zu finden ist. Herr Damek, wir sprechen gleich weiter. Mail von Tobias Fetzer aus Eichwald. Ich lebe bis jetzt ganz gut ohne Facebook, obwohl ich, 22, zur jungen Generation gehöre und fast alle sich in Facebook tummeln, verzichte ich aus Datenschutzgründen darauf. Payback-Karten oder sonstige Gewinnspiele nutze ich auch nicht mehr. Ich finde, das sind die reinsten Datenschleudern. Meinen letzten Geburtstag habe ich per Mail und Handy organisiert und als Student bleibt mir die Ablenkung in den Lernphasen am Rechner erspart. Herr Adamek, glauben Sie, dass eine Konsequenz wäre, nach allem, was wir jetzt über Facebook gehört haben und was wir auch Negatives über dieses Unternehmen gehört haben, ja, glauben Sie, dass man Facebook verweigern kann auf Dauer, also ob als Privatmensch oder als Unternehmen? Also für Unternehmen ist es auf jeden Fall möglich, wenn sie eine gute Webpräsenz haben, vielleicht nur dezent auf Facebook zu verweisen, aber die Hauptaktivitäten auf ihrer eigenen Seite zu belassen. Das hängt ja immer davon ab, wie aktiv man da ist. Und natürlich gibt es Branchen wie die PR-Wirtschaft, die Musikbranche, Marketing, die heutzutage ohne Facebook vermutlich nicht mehr arbeiten können. Aber trotzdem bleibt auch für die Möglichkeit, die eigentlichen Aktivitäten auf ihrer normalen Homepage laufen zu lassen. Und für jeden Privaten gilt, dass es leichter ist, reinzugehen, als wieder rauszukommen. Mhm. Weil man natürlich, nehmen wir ein Beispiel, als ich da reinging, um zu recherchieren, wurde ich prompt von einem Freund zu einer Party eingeladen. Ich selbst habe aber nur alle 3-4 Tage reingeguckt. Und er sagte dann, du bist doch jetzt auf Facebook. Ich sage, naja, wegen dir habe ich die Party verpasst. Warum hast du mir keine E-Mail geschickt? Der habe ich aber gehört, die Party soll langweilig gewesen sein. Na dann, sind Sie jetzt noch in Facebook? Ja, selbstverständlich. Also wenn man ein Buch darüber schreibt und Interviews gibt wie dieses, muss man ja so ein bisschen noch auf dem Stand sein. Noch eine letzte Frage. Ich hatte einen ganz netten kleinen Film gesehen und zwar ging es da in die Zukunft. Was könnte noch alles daraus werden? Und da stand ein Typ, der in sein iPhone geschrieben hat, also auf Facebook geschrieben hat, meine Güte, ich bin so müde, jetzt bräuchte ich wirklich einen Kaffee. Und 2 Minuten später stand ein Lieferant vor ihm, seiner Lieblingscafé-Hauskette, und hat ihn einen Kaffee gebracht. Es klingt ja erstmal lustig, aber ist das tatsächlich absolut abwegig, dass wir da mal hinkommen? Nein, das ist überhaupt nicht abwegig. Es gibt ja die Möglichkeit durch Facebook, aber natürlich auch durch Google. Der Gründer von Google hat ja mal gesagt, er möchte nicht nur, dass Google uns Fragen beantwortet, sondern dass Google im Grunde genommen schon weiß, was wir wissen wollen. Ja, das heißt, es geht immer mehr in Richtung Social Computing und letztendlich eine Form der künstlichen Intelligenz. Ich halte das überhaupt nicht für Spinnerei. Habe da auch für die Buchrecherche mit dem Institut für künstliche Intelligenz gesprochen in Deutschland. Die sagen, durch die gigantischen Datenmengen entsteht erstmals die Möglichkeit, unser Verhalten so zu erforschen, dass man es schon vorwegnehmen kann. Dass Maschinen wissen, was wir möglicherweise benötigen. Und die Lust auf einen Kaffee ist ja doch eine sehr profane Angelegenheit. Und dass dann der Lieferant vor der Tür steht, ich glaube, das ließe sich sofort verwirklichen. Vielen Dank, Sascha Adamek. Er ist Journalist und er hat das Buch geschrieben, Die Facebook-Falle, wie das soziale Netzwerk unser Leben verkauft. Und zum Abschluss noch eine kurze Mail von Nina aus Mannheim. Sie schreibt: Wie hat es Eckart von Hirschhausen schon öfter so schön ausgedrückt? Was nützen mir 500 Freunde bei Facebook, wenn ich mit Grippe im Bett liege und mir keiner einen Tee kocht? Das war SWR 1 der Abend. Mein Name ist Stefanie Jakob. Wünsche Ihnen noch einen tollen Abend. Danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.